Herzlich willkommen zur Telefonandacht am vierten Sonntag in der Osterzeit. Ich bin Doris Heiner von der katholischen Kirchengemeinde Heiliger Christophorus. Liebe Mitchristen, der gute Hirtesonntag, so wird dieser vierte Sonntag der Osterzeit genannt. Wir beten im Gottesdienst Psalm 23, der uns Gott als unseren guten Hirten beschreibt, der Hirte, der uns führt, uns das zukommen lässt, was wir zum Leben brauchen, uns auch in der Not nicht allein lässt, uns reichlich versorgt und uns Heimat schenkt. Und in der frohen Botschaft hören wir die ersten Verse aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums. Da heißt es: In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Soweit diese Verse. Jesus will seinen Jüngern von sich erzählen. Und zuerst spricht er in einem Bild. Er erzählt eben von dem Hirten, der durch die Tür in den Schafstall geht, seine Schafe kennt, sie beim Namen ruft, für sie sorgt, der ihnen vorausgeht und sie in die Freiheit führt. Und weil die Jünger seine Worte nicht verstehen, erklärt er weiter und spricht ausdrücklich von sich selbst. Zweimal sagt er: Ich bin, nämlich die Tür zu den Schafen. Und er verdeutlicht so, dass durch diese Tür die Schafe zur Weide gehen können. Jesus, er ist die Tür zum Leben. So beschreibt er seinen Auftrag dann auch: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und im folgenden Text des Johannesevangeliums wird er auch über sich selbst sagen: Ich bin der gute Hirt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. In unserem Alltag sehen wir Schafe mit ihrem Hirten eher selten. Aber viele von uns freuen sich sicherlich, wenn wir einen Schäfer mit seiner Herde entdecken. Dieses Bild spricht uns irgendwie an. Es hat etwas Beruhigendes. Es ist schön, jemanden zu haben wie einen Hirten, der aufpasst, behütet, für genug Nahrung sorgt und pflegt, der die ihm Anvertrauten kennt, dem auch auffällt, wenn eines fehlt, der sogar, wie es an anderer Stelle der Bibel beschrieben wird, dem Verlorenen nachgeht und sich freut, wenn er es findet. All das hat Jesus in seinem Leben deutlich gemacht. Er ist den Menschen nachgegangen, die als Verlorene angesehen wurden, die aufgrund ihrer Krankheit oder einer Schuld ausgegrenzt waren. Sie hat er geheilt, ihnen hat er vergeben und ihnen so Anerkennung und Gemeinschaft geschenkt. In seinem Leiden und Sterben hat er, wie es von dem guten Hirten heißt, sein Leben hingegeben und in seiner Auferstehung seine Zusage wahrgemacht: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Die Zeiten, die wir in diesen Tagen und Monaten erleben, sprechen nicht gerade vom Leben in Fülle, wie wir es zuvor erlebt haben. Es überwiegen eher die Einschränkungen, die Begrenzungen unseres Lebens. Auf der anderen Seite erfahren wir aber Dinge, die wir vorher gar nicht so deutlich gesehen haben. Wir erfahren, dass vieles, was wir für unentbehrlich hielten, jetzt gar nicht so wichtig ist. Wir spüren, wie gut es ist, Menschen zu haben, die an uns denken und für uns da sind. Wir erleben Menschen, die bereit sind, andere zu unterstützen, weil sie ihre Not sehen. Vielleicht ist es auch das, was Jesus mit Leben in Fülle meint. Ein Blick auf ihn und sein Leben legt das auf jeden Fall nahe. Und wenn wir selbst an dieser Zeit leiden, dann kann uns vielleicht auch ein Blick auf ihn helfen. Er möchte unser guter Hirte sein. Er möchte uns beistehen. Und er hat sich eingesetzt, damit wir leben. So beten wir. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirt. Du kennst uns bis auf den Grund. Du kennst unsere Gaben, aber auch unsere Schwächen. Du willst uns auf die Weide unseres Lebens führen, wo wir Trost, Freude und Erfüllung finden. Sei du die Stimme, die unsere Taubheit durchbricht. Sei du der Ruf, der uns auf den Weg machen lässt. Wir danken dir für deine Hirtensorge für uns und bitten dich, lass viele Menschen deine Stimme hören, damit du für alle das Leben in Fülle wirst. Denn du bist mit dem Vater in Liebe vereint und lässt uns im Heiligen Geist teilhaben an diesem göttlichen Leben, jetzt und immerdar. Amen. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Tag und bitten wir für uns alle um Gottes Segen. Guter Gott, du wachst über uns wie ein guter Hirte. Du schläfst nicht und sorgst dich um uns. Wir danken dir für deine gute Hand. Du behütest uns heute und alle Tage. Du schenkst uns Geborgenheit. Gott, wir bitten dich, begleite uns, behüte uns heute und alle Tage. Und so segne uns der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.